Zett auf dem Tiefelblatt ganz fett mauen. Zwei Berliner Firmen sind über Nacht zusammengebrochen, es hat gekracht. Eine Schokoladenfabrik geht und eine Baufirma sie da. Alle Arbeiter und Angestellten wurden entlassen, zum Teil ohne einen Pfennig Lohn. BZ sprach mit Frau Hanna Meier aus Schöneberg, Neumannstraße 30. Sie gehört zu den Entlassenen und berichtet, wie es ist, wenn man plötzlich auf der Straße liegt. Das ist verrückt. Ich schlage meine